Ja. Schönen guten Tag. Mein Name ist Doğan. Ich bin heute der diensthabende Arzt und würde jetzt gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Herr Doktor. Bitte fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Anke Anke Steigers. Könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Steigers. Anke Steigers. Okay, um sicher zu sein, wiederhole ich. A wie Anton, N wie Nordpol, K wie Kaufmann, E wie Emil, S wie Samuel, T wie Theodor, E wie Emil, I wie Ida, G wie Gustav, E wie Emil, R wie Richard und S wie Samuel am Ende. So Richtig? gerne. Ja. Okay. Frau Steigers, wie alt sind Sie? Ich bin 66 Jahre. 66 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? 15.05.1960. Ja. Okay. Wie groß sind Sie, Frau Steigers? 1,75 Meter groß. 75. Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Ungefähr 50 Kilo, Herr Doktor. 50 Kilo. Herr Doktor, Okay. ich bin sehr müde. Ich habe sehr Müdigkeit und ich bin kaputt. Ich fühle mich sehr unangenehm. Können Sie bitte helfen? Ja, natürlich. Ich bin für Sie da und kümmere mich um Ihre Beschwerden, Frau Steigers. Aber zuerst soll ich wissen, seit wann Sie diese Beschwerden haben? Ja, ich habe sehr starke Müdigkeit seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Okay, es tut mir leid, dass Sie Ich solche Beschwerden haben. konnte nicht etwas essen und ich habe sehr übel, mir ist übel und mir ist sehr schlecht und Okay. ich komme essen, ja. Okay, es tut mir leid, dass Sie solche Beschwerden haben. Darf ich fragen, ob es eine bestimmte Ursache gibt, dass Sie sich müde fühlen und diese Beschwerden haben? Vielleicht Schmerzen, Schlafstörungen Vor oder irgendetwas? Ja, bitte. 8 Wochen war ich sehr gesund, aber ich hatte eine Diagnostizierung bekommen und dann meine Hauptarzt hat eine Biopsie gemacht und Ja. das ist sehr bösartiger Krebs. Darf Und ich wissen? Schweißkrebs, aber ich weiß nicht. Und dann vor 4 Wochen habe ich eine Lymphknotenentfernung bekommen. Und dann, ja, seitdem habe ich sehr Angeschlagenheit und Müdigkeit. Sehr unangenehm Gefühl. Alles war sehr schlecht für mich, ja. Okay. Um sicher zu sein, fasse ich das zusammen, Frau Steigers. Bei Ihnen wurde vor 4 Wochen einen schwarzen Krebs. Habe ich richtig verstanden? Ja. Und auch danach wurde bei Ihnen eine Biopsie, Lymphknotenbiopsie entfernt. Vor 8 Wochen eine Biopsie gemacht und dann vor 4 Wochen Lymphknoten Ach entfernt. so, okay, vor 8 Wochen, dann 4 Wochen Lymphknoten, okay, das habe ich falsch verstanden, es tut mir leid, ich korrigiere das. Okay. Ich habe eine Chemo alle 2 Wochen bekommen. Und Ja. das da war vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Haben Sie die Chemotherapie-Schema dabei? Nee, nee. Ja. Okay. Wer hat ist oder wie heißt Ihr Onkologin? Onkolog? Frau Müller, Frau Müller. Okay. ich kann Ihre Handynummer geben. Ja, natürlich. Ich kann erreichen. Nach dem Gespräch werde ich eine Verbindung mit ihr binden, setzen. Kein Problem. Okay. Ja, Sie leiden unter Müdigkeit und Übelkeit und auch. Gibt es noch weitere Beschwerden wie Schmerzen oder? Ja, wie gesagt, ich fühle mich nicht gut, aber und ich habe einige Nasenbluten viermal und ungefähr dauert erst 15 Minuten. 15 Minuten Ich verstehe nicht, dauerte. warum. Ist das Ja. gefährlich, Herr Doktor, Nasenblutung? Das kann höchstwahrscheinlich eine Nebenwirkung der Ihrer Chemotherapie sein, aber wir werden das abklären. Machen Sie sich keine Sorge. Aber das kann sein eine Nebenwirkung von Chemotherapie. Okay, Sie leiden keine Schmerzen, habe ich richtig verstanden? Ja, Oder gibt es, ich habe leiden viele Sie? Schmerzen. Okay, Ich habe viele Schmerzen ja. und Das ich habe wollte ich wissen, Schluck, ja. Schluckschmerzen, Schluckbeschwerden, wenn ich Schmerzen. etwas essen. Und Ja. ich habe einige sehr starke Schmerzen im linken Leistenbereich. Lesen lassen. Ist das der Biopsiebereich? Na, okay. Und leisten. Seit wann leiden Sie darunter? Ja. Seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen. Da habe ich Könnten eine Sie. Operation Bitte? dabei und Wie ja. bitte? Ich konnte nicht akustisch gut Ich verstehen. habe eine Operation dabei, Lymphknotenentfernung. Ja, okay, Sie haben schon erwähnt, vor wie 4 Wochen eine Lymphknotenbiopsie Genau. bei Ihnen durchgeführt. Ja, am gleichen Bereich hatte ich eine Schmerzen. Okay, darf ich wissen oder darf ich fragen, wo war der oder wo befindet sich Ihren Hautkrebs? In welchem Körperteil? Linken Bein. Linken Bein, Ja. oder? Ja. Ja. Der Hautarzt hat eine Biopsie gemacht. Ja, das habe ich verstanden. Ja, und Und dann ganz gleich Oberschenkel, aber okay, Oberschenkel, okay. Wichtig zu wissen. Das habe ich auch notiert. Frau Steigers, wo genau die Schmerzen im linken oder Leistenbereich? Im linken oder rechten Leistenbereich? Okay. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? ja, Wohin? mein Schmerzen ist in das linke Bein Das aus. linke Mal. Okay. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Ja, nach der Operation hatte ich plötzliche Okay. linke Schmerzen Okay. und das ist schlimmer geworden. Schlimmer geworden, auch wichtig zu wissen. Und manchmal in der Rücken ausstrahlen. Auch Lückenansch. Okay. Auch Rücken. In den Anstrengend. Rücken, in das linke Bein, ja. Okay, ich vermute, dass die Schmerzen immer da sind. Bin Ja, ich immer. richtig? Ja. Okay. Okay. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen und 10 die stärksten Schmerzen bedeutet? Etwa 6 bis 10. 6 bis 10. Okay, ja, Herr Doktor, könnten Sie das aushalten oder brauchen Sie ein Medikament, Schmerzmittel? ja, ich kann das aushalten. Okay, Das gut. ist nicht neue Schmerzen, aber Herr Doktor, Wenn ich ein bisschen Bewegung zum Beispiel oder die linksseitigen liegen, ist das schlimmer geworden. Aber ich habe Ibu 600 Milligramm einnehmen, ist es besser geworden, ja? Besser, gut, ja, gut. Ich habe das auch notiert. Wie war das Score nach einer Einnahme von Ibo? Was meinen Sie? Wie stärker Ihrer Schmerzen möchte ich wissen? Nach Einnahme Nach von Ibo? einem, ja, ein bis zwei. Okay, gut. Ich denke, dass Ibo Greif. dabei Ihnen helfen. Okay, Das hilft. ist. Ja. Okay, gut. Und wie könnten Sie mir die Schmerzen genau beschreiben, Frau Steigers? Stechend, brennend oder Wie gesagt, ein bisschen krampfartig und dumpf. krampfartig und dumpf? Okay, wichtig zu Ja. wissen. Okay. Frau Steigers, das habe ich notieren. Und gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten? Zum Beispiel leiden Sie auch unter Atemnot oder Blutungen irgendwo im Körper außer Nasen Ich oder habe ein blaue bisschen Flecken? Luftnot und ich habe das bemerkt, dass ich eine geschwollene linken Bein hatte. Oh, Ja, geschwollene, das ist wichtig zu wissen. ein bisschen gerötet, ja. Geschwollene linken Bein. Okay. Seit wann leiden Sie unter Dyspne? Dyspnoe, was meinen Sie, Dyspnoe? Ja, Entschuldigung, Luftnot. Luftnot, ah ja, ach so, ja, ich hab ein bisschen Luftnot, ja. Manchmal verwechsle ich die Wörter, Fachbegriff oder Alltagssprache. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Doktor. Ja. Ja, seit wann? Seit ungefähr 4 Wochen. 4 Wochen, okay. Und wann haben Sie dieses geschwollenen Bein bemerkt? Ungefähr 4 Wochen nach der Operation hatte ich. Direkt nach dem Operation haben Sie oder hatten Sie diese geschwollenes Bein? Okay. Seit 4 Wochen Okay. eine gerötete und geschwollene. Auch gerötete, nicht geschwollene, auch gerötete. Das ist wichtig zu wissen. Ja, und dann hatte ich eine geschwollene, gerötete Bein. Okay. Ja, und ist ja, haben Sie Fieber gleichzeitig oder Schüttelfrost? Nee, Nachtschweiß, kalten nee. Schweiß, okay. Haben Sie Brustschmerzen, Frau Steigers? Nee, nee. Bezüglich Ihrer Luftnot würde ich gerne wissen. Nee, nur. Okay. Und Sie leiden unter Übelkeit. Müssen Sie sich auch übergeben? Ja, nee, nur Nee, über. nur Übelkeit. Seit wann? Ich Darf konnte ich? nicht etwas essen. Ja. Ja, Auch in Appetenz. Ich vermute ja, ich dass Sie habe auch umgewohnt etwa 5 Kilo innerhalb von 2 Wochen abgenommen. ja, Ich das bin habe sehr, ich. Es ich tut mir bin sehr. leid, ja, dass Sie das erleben mussten, aber ein bisschen viel Gewichtsverlust hatten Sie, haben Sie. Okay. Aber wie gesagt, machen Sie sich keine Sorge. Wir werden alle notwendigen Untersuchungen für Sie hier durchführen. Okay. Und ich vermute, dass Sie nicht gut schlafen können. Bin ich korrekt, oder? Ja, ich habe sehr starke Schmerzen und ich konnte nicht mehr gut schlafen. Wegen Schmerzen. Okay. Ja, manchmal habe ich Haloperidol-Haldol-Tropfen, ungefähr 5 Tropfen bei Bedarf, wenn ich nicht gut schlafe. Nehmen Sie Haloperidol gegen Schlafstörungen oder gegen Übelkeit? Maybedarf, ja, Maybedarf. Bei Bedarf, auch. Okay. Ja, Frau Steiger, Sie sind 66 Jahre alt. Ich vermute, dass Sie in Wechseljahren sind. Seit wann sind Sie in Wechseljahren? Seit 15 Jahren. 15 Jahren. Okay. Besuchen Sie Ihren Frauenarzt regelmäßig? Ja, ich besuche regelmäßig. Alles ist in Ordnung. Okay, gut. Gibt es in Keine Ihrer... gynäkologischen Probleme. Wie bitte? Ich habe keine gynäkologischen Probleme. Okay, gut, gut zu wissen. Gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit, erhöhte Blutfettwerte? Ich habe keine andere Erkrankungen. Ja, gut zu wissen. Und außer dieser Biopsie oder Entfernung, Lymphknotenentfernung, hatten Sie andere Operationen? Ja, ich hatte einen Unfall vor 10 Jahren und ich habe eine Unterarmfraktur gebrochen und ich habe eine Operation in linken Unterarm. Linken Unterarm. Okay, es tut mir leid, das zu hören. War in Ordnung. Okay. Ja, alles war in Ordnung. Nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente außer Ibuprofen 600 Milligramm und Haloperidol-Tropfen ein? Haldol-Tropfen bei Bedarf nehme ich ein, aber Ibuprofen seit 4 Wochen 600 Milligramm viermal Viermal täglich. täglich. Okay. Haben Sie Probleme beim oder mit Ihrem Magen? Nee, nee, nee. Okay, gut. Gut zu wissen. Aber ich habe Schluckbeschwerden. Ich Ja, konnte das habe ich notiert und ja. okay. Ja, bei der körperlichen Untersuchung kümmere mich um auch diese Beschwerden. Und ich untersuche diese Beschwerde auch. Und sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt, Frau Steigers? Keine Allergie. Keine Allergie und keine Unverträglichkeiten kann ich so notieren. Okay. Ja, stimmt. Okay, darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben, Frau Steigers? Ich hab nie geraucht. Ja, Ich super. Ich rauche. gratuliere Ihnen und ich Nicht, würde gerne nicht wissen, viel. ob Sie trinken. Ja, gelegentlich am Wochenende 1 bis 2 Gläser Wein, aber nur gelegentlich. Ein bis zwei Gläser Wein am Wochenende. Okay. Also routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben, Frau Ich habe Steiger. Kontakt mit Drogen, keinen Kontakt. Gut, gut zu wissen. Und sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich habe Gut. vollständig geimpft, ja. Ja, jetzt würde ich noch einige Fragen so Ihrer Familien stellen. Sind Ihre Eltern gesund? Oh, mein Vater ist an Bronchialkarzinom verstorben. Ja, er war 65 Jahre alt, aber meine Oh. Mutter. Es tut mir leid für Ihren Verlust, Frau Steigers. Ja, was ist mit Ihrer Mutter? Meine Mutter lebt noch und sie ist 67 Jahre alt, aber sie hat Schlaganfall Wie und bitte? 67 oder? 87, Entschuldigung. 80, okay. Ja, Ich und. nicht gut erinnern und Entschuldigung, ich bin sehr müde, Herr Doktor. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Meine Mutter hat Schlaganfall und warum hat sie einseitige oder Schlaganfall, Herr Doktor? Ja. Frau Steigers, ein Schlaganfall ist eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Dabei bekommt ein Teil des Gehirns nicht Sauerstoff bekommen, vielleicht manchmal linksseitig oder rechtsseitig. Es hängt davon ab, dass welcher Gehirnbereich betroffen ist. Ja, danke schön, Herr Doktor. Herr Doktor, was habe ich? Ja, Entschuldigung, ich bitte um Ihr ein bisschen Geduld. Ich habe noch noch ein paar Fragen zu Ihren Familienstand und Anamnese. Sind Sie verheiratet, Frau Steigers? Ja, verheiratet und ich habe gesunde Tochter. Gut, so wissen. Aber bin ich nicht arbeits, aber früher ich war Angestellte im ein Wohnmeldeamt. Einwohnermeldeamt. Ich Okay. bin Arbeitsunfähigkeit. Okay, das habe ich notiert. Frau Steigers, ich danke nochmal Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Laut Ihrer Beschwerden habe ich einen Verdacht auf Nebenwirkungen der Chemotherapie. Aber das bleibt nur eine Vermutung. Deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst ich werde mich zunächst mit Ihrem Onkologen in Verbindung setzen. Danach werde ich Sie körperlich untersuchen, einen EKG schreiben, um mögliche Herzursachen auszuschließen und Ihnen anschließend Blut für das Labor abnehmen. Und ich werde danach einen Ultraschall Ihrer Leiste und Ihrem Bein durchführen. Okay? Herr Doktor, die Ärztin hat schon gesagt, dass ich keine Sorgen machen, aber mein Vater ist an Bronchialkarzinom verstorben. Ich konnte nicht sehr gut denken an den Knochen und alle Ärzten sagen genaue Sätze. Zum Beispiel machen Sie keine Sorgen, aber werde ich sterben? Ist das gefährlich für mich? Frau Steigers, ich kann Ihre Sorge, Ihre Angst sehr gut und ganz gut verstehen. Alle sind ganz nachvollziehbar. Ich meine, alle Sorge und Gedanken, auch Angst. Aber das ist sehr wichtig, immer Hoffnung zu sein. Und wir werden alle notwendigen Untersuchungen für Sie machen. Bitte machen Sie sich keine Sorge. Aber zuerst muss ich diese weitere Untersuchungen durchführen, bevor ich Sie etwas Genaues zu sagen. Okay? Ach so, das ist okay. Ja, aber das ist Danke. sehr wichtig, immer hoffnungsvoll zu sein Danke. und Hoffnung zu bleiben, ruhig zu bleiben oder bei solchen schwierigen Situationen wird es immer empfohlen. Und ich empfehle auch Ihnen so sein, oder? Danke. Ja. Okay. Sobald Ihre Ergebnisse vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Dann komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Okay? Ja, Ich danke schön. bitte nochmal um Ihre Geduld. Ihr Soll Geduld. ich hier bleiben, Herr Doktor? Wie bitte? Soll ich hier bleiben? Ja, Sie sollten hier bleiben und Sie sollten auf mich warten. Ich komme gleich. Okay? Ja, danke schön. Ja. İpek abla, möchtest du einen Anruf machen? Kling Ja, Dr. Doğan am Apparat. kling. Guten Bitte. Tag, ich bin Guten Tag. Frau Müller. Ja, bitte, Frau Müller. Herr Lorenz. Herr Lorenz. Herr Lorenz mit Set am Am Ende. Ende gibt es Set. Okay. Ja. Lorenz. Thrombozytwerten 15.200. Fünfzehntausend. Oh, das ist zu wenig. Okay, Ja, das pro ist eine Option. Mikroliter könnten Sie bitte diese Werte Ihre Oberärztin zügige weiterleiten? Ja, ich mache sofort das und ja, ich mache gerne sofort. Gerne, Okay, sehr gut. danke. Dann, tschüss. Guten Tag, Herr. Ja, guten Tag, Laubearztin. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, ich bin Çetin Doğan, ich komme aus der Türkei. Ich bin 41 Jahre alt und lebe mehr als 2,5 Jahre in Deutschland. Seit mehr als 2,5 Jahren in Deutschland. Ich habe in Deutschland Deutsch gelernt und jetzt bin ich für diese Prüfung hier. Okay, warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Ja, bis ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich in der Türkei als Arzt, ich denke, ja, 12 Jahre lang gearbeitet. Ja, mein Medizinstudium habe ich 2009 an der Universität Istanbul Cerrahpaşa abgeschlossen. Danach habe ich als Assistenarzt in Pathologie Abteilung 2 Jahre lang und Innere Medizin 4 Jahre lang gearbeitet. Aber im Jahr 2017 musste ich meine Stelle an der Universität verlassen, aus politischen Gründen. Bis 2023 habe ich als Allgemeinarzt und in der Notaufnahme gearbeitet. Weil ich die Lebensbedingungen in der Türkei als unsicher und schwierig empfinde, habe ich mich entschieden, in Deutschland oder nach Deutschland zu kommen. Ja, Hauptsache war für meine Entscheidung die politische Gründen, leider. Okay, ich kann verstehen. Sie haben viel Erfahrung in der Türkei. Ja. Ja, ich Was habe. ist Ihr Ziel in Deutschland? Ja, mein Ziel in Deutschland ist es, meine bisherigen Kenntnisse zu ergänzen, die notwendigen Fortbildungen oder Weiterbildungen zu absolvieren, dann als Hausarzt zu arbeiten. Ich möchte in Deutschland als Hausarzt arbeiten. Ja. Aber inzwischen habe ich Fortbildungen gemacht, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern, natürlich um die deutsche Gesundheitssystem zu wissen und um meine Kenntnisse zu erfrischen, auch zu vertiefen. Okay. Was haben Sie noch heute für uns? Ja, Frau Oberärztin, ich habe eine neue Patientin aufgenommen, aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen oder muss ich etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Lorenz einen Thrombozytenzahl von 15.200 pro Mikroliter hat. Das ist so sehr niedrig und lebensbedrohlich im Rahmen der Spontanblutungen. Und ich wollte das sofort darüber informieren, Ihnen informieren. Oder? Was Ja, Sie. bedeutet das? Ja, wie Ich gesagt, also ja. zwei. Ja, eine Thrombozytopenie kann unter anderem, das ist lebensbedrohlich, wegen Spontanblutungen, wegen der Wahrscheinlichkeit der Spontanblutungen. Ja, sie haben schon diese gefährliche Situation erklärt. Aber früher sagten sie nicht, das ist Thrombozytopenie. Deswegen, das muss Oh, ich Entschuldigung. Ja, natürlich. Man bezeichnet das als Thrombozytopenie, weil die Thrombozytenzahl in nicht im Normbereich sogar sehr niedrig ist. okay. Ja. Okay, andere Und Patienten. ja, wie gesagt, ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Sie ist Frau Anke Steigers. Sie ist 66 Jahre alt, geboren am 15.05.1960. Sie ist 1,75 Meter groß und 50 Kilo schwer oder wiegt 50 Kilo. Ja, sie kam heute zu uns wegen seit zwei. Ja, wegen seit, Entschuldigung, das habe ich falsch notiert, vielleicht. Ja, seit 2 Wochen. Ja, so, seit 2 Wochen bestehende Müdigkeit und auch seit 4 Wochen bestehende Schmerzen in den linken Inguinalbereich. Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen nach der Lymphadenektomie plötzlich aufgetreten. Die Patientin berichtet, dass die Schmerzen in das linken Bein und auch in den Rücken ausstrahlen. Nach Angaben der Patientin sind die Schmerzen krampfartig. Die Schmerzintensität liegt 6 von 10 liegt bei 6 von 10 und auf der NRS, aber gibt es eine Linderung nach Einnahme von Ibuprofen 600 Milligramm, falls Einnahme von Ibuprofen liegt die Schmerzintensität bei 1 von 10 auf der NRS. Die Schmerzen verschlimmern sich bei Hinlegen, linksseitig Hinlegen. Und außerdem erwähnt sie, dass bei ihr vor 6 Wochen ein malignes Melanom diagnostiziert wurde und Wo befindet sich? Entschuldigung, der Patient nicht genau beschrieben, aber im linken Oberschenkel. Aber die Fläche oder die Frage nach Fläche der Oberschenkel wurde nicht gestellt. Ich werde bei der körperlichen Untersuchung direkt beobachten. Und der Patient erwähnt, dass sie vor 2 Wochen eine Chemotherapie oder bei der Patientin vor 2 Wochen eine Chemotherapie eingeleitet wurde. Nach dem Chemotherapie hat der Patient oder seit dem ersten Chemotherapie leidet der Patient unter Übelkeit, Schluckbeschwerden und Was ist Inappetenz. Fachbegriff Schluckbeschwerden? Ja, Verdacht auf Oral Ulzere, vielleicht wegen Mukositis, Schleimhautentzündung oder Oral Ulzere, kann man so sagen. Ich frage, was ist Fachbegriff für Ah, Schluck? okay, Dysphagie leidet unter Dysphagie und höchstwahrscheinlich ist die Diagnose Mykosit, Schleimhautentzündung oder oral Ja, Mukositis, ja, kann man so sagen, ja. Und auch seit 2 Wochen, ja, diese Beschwerden. Und auch, ja, sie leidet seit 2 Wochen unter Epistaxis. Es hat ein paar Mal aufgetreten. Es ist ein paar Mal aufgetreten und dauert durchschnittlich 15 Minuten. Ja, und begleitend, ja, diese Beschwerden und vegetativ anamnestisch ergaben sich schmerzbedingte Dysomnie und ein Gewichtsverlust von 5 Kilo in 2 Wochen. Natürlich Inappetenz. Und sie hatte vegetativ-anamnestisch große Todesangst. Ja, sie gynäkologische Anamnese war unauffällig. Und außer dieser Krankheit oder dieser Situation leidet sie unter oder leidet sie keine an keinen Krankheiten und an Vorerkrankungen außer Lymphknotämie eine Osteosynthese vor 10 Jahren bekannt. Als Sie nimmt, Vorheroperationen. wie bitte? Als Vorheroperationen, nicht Ja, vorher. als vor Operationen oder vorher Operationen, meinen Sie? Vor Operationen. Sie Vor, haben okay. gesagt, Vorher-Erkrankungen. Oh, Vor Entschuldigung, ja. Ja, als vor Operationen ist eine Osteosynthese wegen einem Unfall bekannt. Sie nimmt Haloperidol gegen Dysomnie und Ibuprofen bei Bedarf und Ibuprofen 600 Milligramm täglich viermal täglich gegen Schmerzen ein. Hat Ja. sie Fieber? Wie bitte? Hat sie Fieber? Diese Frage wurde gestellt, aber da wurde verneint. Hm. Ja, ich habe die. Aber ist die Wundestelle gerötet oder überwärmt oder geschwollen? Ja, diese Frage wurde nicht gestellt. Vielleicht ich. Nein, sie. Sie haben gestellt, gerötet, überwärmt. Nein, das war eine wichtige Frage. Der hat, sie hat, Entschuldigung, er hat, sie hat Bein, geschwollene Bein. Sie berichtete eine geschwollene, gerötete Bein. Aber im Überleistenbereich musste ich diese Frage stellen. Aber ich habe vergessen, ich werde bei der körperlichen Untersuchung direkt beobachten, ob die Wunde geschwollen, gerötet oder überwärmt ist. Okay. Ja, bei der die Allergieanamnese war unauffällig. Bei der Noxenanamnese berichtete sie über den Konsum 1 bis 2 Gläser Wein pro Woche. Drogen und Nikotinkonsumen wurden verneint. Die Familienanamnese ergab einen Bronchialkarzinom beim Vater und einen Apoplex bei der Mutter. Sozialanamnestisch ist sie verheiratet, hat eine gesunde Tochter. Sie ist in der Regel Angestellte beim Einwohnermeldeamt, aber zurzeit ist sie arbeitsunfähig. Ja. Okay, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, nach den anamnestischen Angaben habe ich Einen, ja, ich möchte darüber fragen, deswegen, ich habe meine Verdachtsdiagnose verändert bei diesem Fall. Ich möchte sagen, in diesem Fall eine chemotherapie-induzierte Pansitopenie. Geht es? Vielleicht später sprechen wir darüber. Ja, Okay. geht es, das passt. Ja, nach den anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine chemotherapie-induzierte Pansitopenie. Dafür sprechen Müdigkeit, Epistaxis, Dysphagie, Inappetenz, Gewichtsverlust von 5 Kilo in 2 Wochen, Übelkeit. Differentialdiagnostisch kommen eine Wundheilungsstörung und eine TVT in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich natürlich zunächst eine körperliche Untersuchung, aber bevor musste ich mit den Onkologen, mit ihren Onkologen eine Verbindung setzen, um mehr zu erfahren. Danach werde ich eine körperliche Untersuchung. Dann nehme ich Blut ab. Dann werde ich Blut für das Labor abnehmen und einen EKG schreiben. Oder Möchten Sie einen EKG schreiben? wie bitte? Warum möchten Sie einen EKG Ja, schreiben? sie hat Dyspne und höchstwahrscheinlich wegen meiner Verdachtsdiagnose leidet sie nicht leidet, leidet sie unter Anämie, kann unter Anämie leiden. Deswegen sollte eine EKG durchgeprüft werden, um eine Herz ich kann nicht gut ausbilden, um eine kardiale Ursache auszuschließen. Vielleicht Takik oder Herzrhythmusstörungen. Chemotherapie kann auch viele Ja, kann Krankheiten kardio. verursachen. Ja, Sie haben recht. Manche Chemotherapie kann auch natürlich kardioschädlich sein oder kardiotoxisch sein. Deswegen ist es wichtig, bei diesem Patienten mit Chemotherapie, bei diesem Patienten eine EKG zu schreiben. Ja, Okay. und natürlich, weil die Patientin unter geschwollenem und gerötetem Bein leidet, soll ich eine Duplexsonographie durchführen, um eine mögliche TVT auszuschließen. Gleichzeitig hat die Patient auch Dyspne und eine geschwollene, gerötete und überwärmte Bein hat, ist es auch wichtig. Und natürlich am Wundenbereich oder ja am oder ja am Wundenbereich kann man oder soll man mit Ultraschall oder soll man oder die einfach die Wunde die Wunde die den Wundenbereich werde ich sonografisch untersuchen oder Ultraschall untersuchen. Ja, im Möchten Labor. Sie einen Kultur der Wunderstelle Ich habe eben schon gesagt, dass Sie Fragen nach Wunde nicht gestellt habe. ja. Und ja, ich habe vor ihm bei der körperlichen Untersuchung danach zu fragen. Und wenn ich die Wunde oder am Wunde eine Heilungsstörung finde oder Entzündungszeichen beobachte, würde ich natürlich Kultur abnehmen und Wie gesagt, würde ich einen Ultraschall an diesem Bereich durchführen. Okay. Okay, im Labor würde ich Blutbild, Entzündungsparameter einschließlich Procalcitonin und Elektrolyte, Nieren- und Leberwerte, auch Gerinnungsparameter, unter anderem die Dedima. Dedima ist wichtig beim Verdacht auf Lungenembolie oder TVT. Und Herzmuskelenzyme und Blutzucker kontrollieren lassen. Ja, ich habe alle ja, die notwendige erste schrittige Untersuchungen genannt, oder? Ja, und natürlich, ich werde ein onkologisches sowie ein psychiatrisches Konsil anfordern, weil der Patient unter großer Todangst leidet. Okay, wie können Sie die Patienten behandeln? Ja, sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich diese Patientin stationär aufnehmen und Umkehr isolieren, um die Patientin zu schützen. Ich würde eine Infusiontherapie, Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution und Nahrungsstoffzufuhr auch verordnen. Ich werde auch eine symptomatische Behandlung mit Wundversorgung, Analgetikum, Antiemetikum verordnen. Gegebenenfalls natürlich wird ein Antibiotikum verordnen, falls es eine wundheilung oder entzündliche Wunde beobachtet wurde oder Entschuldigung, wird nicht werde wird. Warum sollte die Patientin isoliert werden? Höchstwahrscheinlich oder sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, muss man diese Patientin Umkehr isolieren, weil sie höchstwahrscheinlich Leukopenie hat. Das ist auch wichtig, weil Chemotherapie kann eine Pancytopenie einschließlich natürlich Leukopenie verursachen kann. Ist es wichtig, diese Situation zu berücksichtigen. Deswegen nehme ich diese Patientin Isolation oder we deswegen werde ich diese Patientin isolieren. Okay, was kann bei dieser Situation entstehen? Bei der Company? Ja, die sehr lebensbedrohliche Situation oder ist in bei diesem Fall, bei solchem Fall ist Febrilneutropenie. Die Frage nach Fieber, obwohl die Frage nach Fieber verneint wurde, Warum hat Patient kein Fieber? Warum kann Patient halt Fieber kein Fieber haben? kein Fieber haben. Weil ja, sie nimmt täglich viermal Ibuprofen als Schmerzmittel, auch Antipyretikum. Ja, Ibuprofen ist auch Antipyretikum. Ja. Eine Deswegen einfache Virus oder eine einfache Mikroorganisma kann die Patienten sterben. ja, sterben. Ja, sie haben Deswegen recht. Ja. sollte Deswegen die soll Patienten ich dieser sterben. Patientin Umkehr isolieren? Okay. Ja. Ja, Sehr okay. gut gemacht. Ich habe keine anderen Fragen. Aber ich habe ein paar Empfehlungen. Ja, bitteschön. Tabii burada hani yara kısmını sormak önemli. Çok Ben çok önemliydi, evet. onu Onu sorduğunu rahatladı. düşündüm. Onun bind şeklinde ifade ettiğini anlamamışım. Yani o kısmı ifade ediyor diye düşünmüştüm. Onu hani sormak önemli. Ama çok büyük sorunlar değil bunlar. Yani Körperle yön tarzı uyum sırasında muayene edeceğim diyorsunuz zaten. Hiç sorun değil. Gayet güzel yanıt verdiniz ona. Hastası zaten bitirmişsiniz. Neredeyse sadece sosyal anamnesti işte bir iki soru kalmış. Orada benim neyim var dediğinde onu kesmeyin ve cevap verin. O soruların hiçbir önemi yok geri kalan soruların. Yani önce ona söyleyin zaten bitmiş. Hani daha bilgiye çok ihtiyacınız yok yani. Önce ona düşüncelerinizi söyleyin. Ben şunu düşünüyorum ama bu sadece bir işte Vermutung, Deswegen müssen wir weiter untersuchen durchführen und deyin. Ondan sonra sorabilirsiniz. Ich habe noch ein paar Fragen und sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Onları sordunuz, öğrendiniz. Jetzt mache ich zuerst eine Körperlichkeitsuntersuchung, danach Blutfluss abnehmen. Ondan sonra da yapacağınız şeyleri orada açıklayabilirsiniz. Yani lafınızı şekillendirebilirsiniz. İlla ki sizin kafanızda olan sırayla yapmak zorunda değilsiniz. Hatta bazı hastalıklar var ki tanısını çok daha önceden koyuyorsunuz. Yani daha noksını sormamışsınız, aileyi sormamışsınız, sosyal anamnesi. Hasta diyor ki benim neyim var? Ama zaten tanı net. Tanı net. O zaman söyleyebilirsiniz orada. Ben şunu düşünüyorum ama bu sadece bir Vermutung, işte devamdaki Untersuchungları da yapmamız lazım. Ich habe noch ein paar Fragen deyip devam edersiniz. Tamam, hastayı yok saymamak lazım. Bir de Zaten. sonuçta tanısı net yani hani daha sonradan öğreneceğim bilgiler tanıyla ilgili bir şey değiştirmeyecek mesela. Tamam. Ama mesela pankreatiti soruyor. Noksanı bekleyebilirsin hani o zamana kadar öğrenmediysen alkolü. Yani tanı özelinde daha erken söyle hasta talep ettiğinde daha erken söyleyebilirsin. Bu sorun değil. Hatta hoş olabilir. Yani danış böyle diyordu. Ben de hep öyle yapmayı planlıyordum. Burası hani böyleydi. Sonra bir de reaksiyonla ilgili hani bir şey söyleyeceğim. Yani orada hani sizin reaksiyonunuz da gayet iyiydi. Bir sıkıntı yoktu da. İşte pozitif Duncan ama işte pozitif Duncan da yardımcı olmuyordu ya. Ja, ich verstehe ganz gut Ihre Angst. Aber heutzutage gibt es viele Therapiemöglichkeiten. Um das Lebensqualität zu verbessern und die Lebensverlängern. Deswegen immer gibt es viel Hoffnung gibi. Hani böyle bir Evet. şey. Okay. Hep Hoffnung sahibi olmalısınız. Hani iyi düşünmelisiniz. Ama niye bunlar olmalı yani? Hani buna dair bir işaret olsun ki Hoffnungum olabilsin. Buna dair bir işaret olsun ki pozitif düşünebileyim. Yani Medizin hat viele Fortschritte und heutzutage gibt es viele Therapiemöglichkeiten, işte Lebensqualität iyileştiren, yaşam süresini uzatan und wir werden unseres Bestes für sie dann es gibt immer Hoffnung. Hani böyle bir şey daha hoş olur gibi geldi bana. Kesinlikle hocam, evet. Öyle. Genel olarak bunları not Çünkü almışım. hep aynı reaksiyon tekrarlamış oluyor kişi, yoksa hani başta da ortada da böyle biraz çeşitlendirmek lazım. Evet. Evet. Öyle, onun dışında gayet iyiydi. Elinize emeğinize sağlık. Yani zaten gramatik olarak bence oldukça iyi. Akıcılığınız iyi. Teşekkür ederim. Yanıtlarınız iyi. Konuşmanız gayet iyi. Allah'ınızda bir sıkıntı olmaz yani. Hocam ben bu Uncare izole yerini bir kullandım ama hiç tecrübem yok. Almanya'da gerçekten kullanıyorum böyle bir ifade. Hani hastayı izole ederken akut gastroenterite diğer hastalar zarar görmesin diye izole ediyoruz. Ama burada bir ChatGPT böyle bir teklifte bulundu da hospitasyon yapan arkadaşlar ya da tecrübesi olan kişiler Uncare izolierin değilse kullanmayacağım da o ifadeyi. Ben Home Care sizden duydum. Hani ben ChatGPT öyle bir bir teklif etmişti. Oradan öyle aklımda kalmıştı. diye söylüyordum ama bence bunu söylüyor olmanız bu şey olur. Yani bu ne diye sorabilirler size tabii öyle bir bilgi. Onu da Ona da açıklamam dersiniz lazım. yani Bu ya pasiyentin zumba suçlusu. bir digas enterit patientin zolun via isoliert werden while damit via andere patienten schützen können. Aber diese Patienten, unsere Ziel ist bei dieser Situation, diese Patienten zu schützen. Deswegen Suçlusu, okay. sollen wir isoliert werden. Okay. Isolieren, ya. Öyle bir şey yani. Yani basitçe açıklayabilirsiniz. Aynen Çok bana sağ olun hocam. söylediğiniz gibi. Tamam, çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Şimdi Geliyorum. gelebildiğiniz Evet, için. bu vakayla ilgili soru sormak isteyen, katkıları olan, önerileri olan. Yok galiba. Tamamdır o zaman. Öyle benim de ekstra söyleyecek hani bir şeyim yok. Zaten daha önce bunun sorularının nasıl sorulması gerektiği ile ilgili hani konuşmuştuk. Çetin hocam da zaten gayet güzel giriş yaptı. Müdih kayıtla geliyor. O da müdih kaydınızın sebebi ne olabilir diye gayet güzel geçiş yaptı. Oradan da zaten hasta semptomlarını söylemeye başladı. Her semptomla ilgilendi ve her semptomla ilgili soru sordu. Bunlar gayet güzeldi. Reaksiyonları da gayet yerindeydi. Sadece bir reaksiyonla ilgili öyle bir önerim oldu. Onun dışında benim ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Evet. Elinize, emeğinize sağlık. Sümeyra Hocam, bu Efendim. Ferdak diagnozda Osman Hoca da söylemişti de bu Unen Wünschte, Neben Wirkungen artık demeyeceğiz diye biz kendi aramızda da böyle bir şey söylemiştik. Hani panspermi en güzel şey olan hani buna Ferdak diagnozda diferansiyeli siz ne düşünmüştünüz bununla o kısmını? Ben diferansiyel diagnozda Çetin hocamın dediği gibi yapmıştım. Ya Yani Wunde Şitorum, Heilung Tifa. Störungen, Aufti. İkisi. Tamam. Pulmoner emboli çok kliniğe yansımıyor da. Bazen işte nefes darlığı falan da demiş vakalarda okumuştum ben. Ya bu Bu anemisi, bu adamın pansitopenisi var, yani olur. anemisi var büyük Olur. Ha. ihtimalle. Pulmoner emboli de diyenler olmuş da biz de ikisini hani netleştirmek açısından bir daha neydi neydi değildi. Hani baştan belli olması açısından. Evet, ama burada iki sebepten de TFT'yi söylüyorsanız diferansiyel diagnoz olarak tabii Ayağında bu güçlük. hastanın pansitopenisi var. Onunla ilişkili olarak ben dismesi olduğunu düşünüyorum, ama bir taraftan da böyle böyle şikayetleri olduğunu söyledi. Bu da emboliye sebep olabilir. Hani bu onunla ilişkili de olabilir diye söyleyebilirsiniz. Önemli olan Tamam. üzerine konuşmak yani. Tamam. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi bakalım. O